الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى إلى يوم الدين أثره أما بعد. Dies ist der 59. Unterricht von den Fajr-Unterrichten von das Buch Jami' al-Ulum al-Hikam, die Sammlung der Wissenschaften und Weisheiten von Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Und wir sind stehen geblieben bei dem 14. Hadith an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم. Also von Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, dass er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, das Blut eines Muslims wird nicht erlaubt außer mit eins von drei oder durch eins von drei: der verheiratete Unsüchtige, also der Sinne begeht, und Nafs, und Seele für Seele, und der Verlasser seiner Religion, der sich von der Gemeinschaft trennt, überliefert bei Al-Bukhari und Muslim. Und wir sind stehen geblieben bei dem Verlasser der Religion, seiner Religion, der sich von der Gemeinschaft trennt. Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah, sagt, وأما التارك لدينه المفارق للجماعة فالمراد به من ترك الإسلام وارتد عنه وفارق جماعة المسلمين. Also der Verlasser seiner Religion, der sich von der Gemeinschaft trennt, damit ist gemeint, wer seine Religion verlässt, abtrünnig davon wird und die Gemeinschaft der Muslime oder sich von der Gemeinschaft der Muslime trennt. Wie es klar und deutlich in den Hadith von Uthman gekommen ist. Der Hadith von Uthman, den wir am Anfang, wo wir diesen Hadith behandelt haben, erwähnt haben, das ist der Hadith, den At-Tirmidhi und Nasa'i ibn Majah von Uthman radiallahu anhu von Nabi sallallahu alaihi wasallam überliefert. Er sagte, لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير نفس. Okay. Also in der Überlieferung bei Tirmidhi und Nasa'i und Ibn Majah von den Hadith von Uthman oder von der Überlieferung von Uthman radiallahu anhu von Nabi sallallahu alaihi wasallam ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, das Blut eines Muslims wird nicht erlaubt, außer mit eins von drei. Ein Mann, der erste ist einer, der Kafir wurde nach seinem Islam. Das ist damit hier gemeint, wie es klar und deutlich erwähnt wurde in den Hadith von Uthman. Und in einer anderen Überlieferung bei Nasa'i, رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ أَوْ قَتَلَ عَمْدًا فَعَلَيْهِ الْقَوْدُ أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل. Oder ein Mann, der abtrünnig wurde nach seinem Islam, so muss er getötet werden. So sagt Ibn Rajab rahimahullah. Erklärt die Überlieferung von Bukhari und Muslim, التارك لدينه المفارق للجماعة, der Verlasser seiner Religion, der sich von der Gemeinschaft trennt. Er sagt, damit ist gemeint derjenige, der den Islam verlässt und abtrünnig davon wird und die Gemeinschaft der Muslime und sich von der Gemeinschaft der Muslime trennt. Wie es klar und deutlich erwähnt wurde in der Überlieferung von Uthman. Das ist die Überlieferung, die ich jetzt aufgezählt habe, erwähnt habe. وَإِنَّمَا اسْتَثْنَاهُ مَعْ مَنْ يَحِلُّ دمه من أهل الشهادتين باعتبار ما كان عليه قبل الردة وحكم الإسلام. Okay. Das heißt, Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm ausgenommen mit denjenigen, deren Blut erlaubt wird von den Leuten der Shahadatain, yani zwei Bezeugnisse, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, weil wegen dem, worauf er war, vor der Abtrünnigkeit. Und der Urteil des Islams ist verpflichtend für ihn nach dem, yani nach der Abtrünnigkeit. Und deshalb wird er Yustatab. Yustatab, yani Istitaba, kommt von Istitaba, und Istitaba erst bedeutet im Deutschen ungefähr, dass er zur Taube aufgefordert wird. Yani wenn jemand abtrünnig wird, natürlich, nicht jede Abtrünnigkeit gibt es dabei eine Istitaba, aber wenn er grundsätzlich, wenn jemand abtrünnig wird und er ist natürlich noch dazu unter der Herrschaft der Muslime und er verbindet seine Abtrünnigkeit nicht mit der Bekämpfung der Muslime, ha, und Al-Imtina', und wir haben schon Al-Imtina', sich zu entziehen mit einer Kraft und einer Gewalt oder mit Waffengewalt und so weiter, wenn er das nicht macht, dann wird er zur Taube aufgefordert. Und es wird von ihm, und er wird aufgefordert, zum Islam zurückzukehren. Okay? Wenn er dies macht, dann urteilt man ihn für ihn weiter mit dem Islam. Ja? Nach der Abtrünnigkeit, dann kehrt er wieder zum Islam zurück. Oder er wird getötet, wenn er sich weigert. Okay? Und über seine Verpflichtung, dass man ihn verpflichtet, das nachzuholen, was er versäumt hat, in der Zeit der Abtrünnigkeit von den Ibadat, ist eine bekannte Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten. Ja, die Gelehrten sind sich uneinig darüber, ob er, wenn er jetzt abtrünnig wird, ob er die Ibadat, die er versäumt hat, in der Zeit der Abtrünnigkeit nachholen soll oder nicht. Und noch dazu, er kann abtrünnig werden oder er kann seine Religion verlassen und sich von der Gemeinschaft der Muslime trennen, während er die zwei Bezeugnisse bestätigt, yani er leugnet nicht die zwei Bezeugnisse, während er auch den Islam behauptet. Und darin ist eine klare Antwort auf die Murji'a, die behaupten, dass man nur Kafir wird, wenn man selber nicht mehr Muslim wird. Will oder wenn man im Herzen leugnet und so weiter und so fort. Okay? Das heißt, man kann auch abtrünnig werden, während man selber von sich den Islam behauptet. Und während man weiterhin La ilaha illallah sagt. Und während man weiterhin sich Muhammad und Abdullah und so weiter nennt. Ja? Also es muss nicht sein, dass wenn jemand Kafir wird, dass er jetzt nicht mehr Muslim sein will und so weiter. Okay? Oder dass er selbst davon überzeugt ist, dass er Kafir ist. Sondern er kann Kafir werden, auch während er weiterhin von sich behauptet, dass er Muslim ist, wie ist der Zustand mit den abtrünnigen Herrschern heute in den islamischen Ländern und in vielen islamischen Ländern, welche von sich behaupten, Muslime zu sein, sie nennen sich Muhammad und Ahmad und Abdullah und so weiter und Zinul Abidin und so weiter und so fort, während sie nach dem Urteil der Scharia Kuffar sind. Okay? Und das ist ein eigenes Thema. Ibn Rajab sagt weiter, genauso wird er Kafir, wenn er etwas von den Säulen des Islams leugnet. Und die Sache ist hier, nicht nur, wenn er eine Sache von den Säulen des Islams leugnet, sondern wenn er irgendeine Sache von den Islam leugnet, wird er eigentlich zu Kafir. Oder wenn er Allah und seinen Gesandten beschimpft. Okay? Oder wenn er Allah und seinen Gesandten beschimpft, dann wird er Kafir. Okay? Und dann muss er auch getötet werden. Oder wenn er Kufr an einige Engel oder Propheten oder die im Koran genannten Bücher, wenn er sie leugnet oder Kufr daran begeht, obwohl er darüber Bescheid weiß. Okay, oder neben das Wissen darüber. Und in Sahih al-Bukhari ist von Ibn Abbas radiallahu anhuma, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: Man baddala dinahu faqtuluh. Wer seine Religion ändert, wechselt, den tötet. Okay? Das heißt, wenn jemand seine Religion wechselt, dann tötet ihn. Das heißt, wenn jemand Kafir wird, dann tötet ihn. Und von den Hadith nehmen die Gelehrten den Urteil, dass wenn jemand abtrünnig wird, dass über ihm die Tötung verpflichtend ist. Okay? Und das ist ein Hadith von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, egal wem es gefällt oder wem es nicht gefällt. Dann sagt Ibn Rajab weiter, وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ. Und darin, yani über die Tötung des Abtrünnigen, gibt es keinen Unterschied zwischen dem Mann und der Frau bei den meisten Gelehrten. Und von ihnen gibt es aber welche, die aber gesagt haben, die Frau wird nicht getötet, genauso wie die Frauen von den Leuten des Krieges, von den Kuffar im Krieg nicht getötet werden. Ja? Sondern nur ihre Männer, nur die Männer von ihnen werden getötet. Und das ist die Aussage von Abu Hanifa und seine Gefährten. Und sie machten da mit dieser Aussage, der neue Kufr, der Kufr nach dem Islam, ja, das heißt die Abtrünnigkeit, stellten sie wie der ursprüngliche Kufr gleich. Yani, sie stellten jemand, ein neu erscheinender Kufr, das heißt jemand, der Muslim war und Kafir wurde, diesen Kufr, dieser Abtrünnigkeit, stellten sie mit dem Kufr von denjenigen, der schon immer Kafir war. Das stellten sie gleich. Die meisten oder die Allgemeinheit der Gelehrten unterschieden aber zwischen beiden Kufr. Okay? Zwischen beiden Kufr. Und machten den neu erscheinenden Kufr und machten oder erklärten den neu erscheinenden Kufr zu schlimmer wegen dem, was vorher war von dem Islam. Okay? Und deswegen ist die Aussage bekannt, dass كفر الردة أغلظ أو أغلظ من الكفر الأصل. Der Kufr durch Abtrünnigkeit ist schlimmer und härter als der ursprüngliche Kufr. Okay? Das ist die Aussage der Allgemeinheit der Gelehrten. Okay? Und sie machten den neu und sie stellten diesen also den neu erscheinenden Kufr als schlimmer und erklärten ihn als schlimmer als wegen dem, was vor diesem Kufr war von dem Islam. Und deswegen wird wegen der Abtrünnigkeit Leute getötet oder Personen getötet oder Leute getötet, die nicht von den Leuten bei den Leuten des Krieges getötet werden würden. Das heißt, es gibt bestimmte Gruppen von Menschen, die nicht im Krieg von den Kuffar getötet werden dürfen, aber wenn diese Arten von Menschen abtrünnig werden, dann werden sie getötet. Okay? Wie der sehr alte Mensch und der Blinde und so weiter. Okay? Sie werden wegen Abtrünnigkeit getötet, jedoch nicht im Krieg mit den Kuffarian. Und seine Aussage, sallallahu alaihi wasallam, der Verlasser seiner Religion, der sich von der Gemeinschaft trennt, deutet darauf, dass, wenn er bereut und zum Islam zurückkehrt, dass er nicht getötet wird, weil er seine Religion nicht verlassen hat, nachdem er zurückgekehrt ist. Und er hat sich auch nicht von der Gemeinschaft getrennt. Yani, wenn er bereut und wieder zum Islam zurückkehrt, okay, dann hat er seine Religion in diesem Schuss, in diesem neuen Zustand jetzt nicht mehr verlassen. Okay, er ist kein Verlasser der Religion mehr und er ist keiner mehr, der sich von der Gemeinschaft getrennt hat, sondern er ist zu der Gemeinschaft zurückgekehrt. Wenn dann gesagt wird, vielmehr ist das die Ausnahme, بل استثناء هذا ممن يعصم دمه من أهل الشهادتين يدل على أنه يقتل ولو كان مقرا بالشهادتين كما يقتل الزاني المحصن وقاتلوا النفس وهذا يدل على أن المرتد لا تقبل توبته. Okay, er sagt, wenn dann gesagt wird, diese Ausnahme von den Leuten, deren Blut geschützt wird, von den Leuten der zwei Bezeugnisse, yani diese Ausnahme, von der Prophet hat ja in diesem Hadith den Abtrünnigen ausgenommen. Diese Ausnahme deutet darauf, dass er getötet wird, selbst wenn er die zwei Bezeugnisse bestätigt und nicht verleugnet. Genauso wie der Zani, der geschützte Zani, Unzüchtige, getötet wird, und der Mörder. Und dies deutet darauf, dass der Abtrünnige, dass die Taua von den Abtrünnigen nicht anerkannt wird. Ja, wenn jemand das sagt, wie es von den Hassan erzählt wird oder überliefert wird, oder dass das so verstanden wird, dass das damit gemeint ist, dass derjenige damit gemeint ist, der auf den Islam geboren ist und dann abtrünnig würde, so wird seine Tauba nicht angenommen, sondern die Tauba wird nur angenommen von denjenigen, der ursprünglich Kafir war, und dann Muslim wird und dann abtrünnig wird, nach der Aussage von einer Gruppe von den Gelehrten. Ja, ein paar Gelehrten sagen, oder einige Gelehrten sagen, wenn jemand auf den Islam geboren wird, und dann wird er abtrünnig, dann wird seine Tauba nicht angenommen. Okay? Diese Ausnahme, dass seine Tauba angenommen wird, ist nur für denjenigen, der ursprünglich Kafir war und dann Muslim wurde und dann wieder abtrünnig wurde. Ja? Dann, wenn er wieder zum Islam zurückkehrt, dann kann seine Reue angenommen wird. Wenn das oder das gesagt wird, die zweite Aussage sagte zum Beispiel Layth ibn Sa'd und Imam Ahmad in einer Überlieferung von ihm und Ishaq, wenn all das gesagt wird, sagt Ibn Rajab, dann ist die Antwort darauf, er hat ihn von den Muslimen ausgenommen, wegen dem, worauf er war, bevor er seine Religion verlassen hat, wie wir bereits erwähnt haben. Und das ist nicht, und dieser ist nicht wieder geschützter, Unsüchtiger und der Töter der Seele. Okay? Weil das Töten von diesen beiden Personen, der geschützte Unsüchtige und der Töter der Seele, ist verpflichtend wegen, als Strafe für ihre vergangenen Verbrechen. Und das kann man nicht mehr wieder gut machen. Dieses Verbrechen kann man nicht mehr rückgängig machen. Aber den Abtrünnigen, der wird getötet wegen einer Beschreibung, wegen einer Sache, die jetzt gerade in diesem Zustand ist. Nämlich wegen seinem Verlassen der Religion und weil er sich von der Gemeinschaft der Muslime trennt. So, wenn er zu der Religion zurückkehrt und sich wieder der Jama'a, der Gemeinschaft der Muslime anschließt, so ist die Beschreibung, womit sein Blut erlaubt wurde, wieder verneint. Okay? Und somit verschwindet auch das Erlauben seines Blutes. Wallahu a'lam. Das ist die Aussage von Ibn Rajab. Wenn dann gesagt wird, in Nisa'i überlieferte von Hadith von Aisha radiallahu anha, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, das Blut eines Muslims wird nicht erlaubt, außer durch eines von drei Eigenschaften. Einen Unzüchtigen, einen geschützten Unzüchtigen, der wird gesteinigt. Und einen, der absichtlich tötet, der wird getötet. Und ein Mann, der von dem Islam austritt und Allah und den Gesandten bekämpft, dann wird er getötet oder gekreuzigt oder eingesperrt. Okay, von der Erde vertrieben, yani eingesperrt. Und dies deutet darauf, yani wenn die Leute sagen, und dies deutet darauf, dass das, was gemeint ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier zwischen der Abtrünnigkeit und der Bekämpfung der Religion geeinigt hat und zusammengebracht hat, dann ist die Antwort darauf, Abu Dawud überlieferte in den Hadith von Aisha mit einem anderen Wortlaut, nämlich, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, das Blut eines Muslims, welcher Allah bezeugt, dass La ilaha illallah und dass Muhammad Rasulullah ist, wird nicht erlaubt, außer durch eins von drei. Ein Unzüchtiger, nachdem er geschützt, oder ein Unzucht nach Schutz, so wird er besteinigt. Und ein Mann, der rausgeht oder ausrückt, bekämpfend Allah und seinen Gesandten, so wird er getötet oder gekreuzigt oder von der Erde vertrieben. Oder er tötet eine Seele, so wird er dafür getötet. Und dies deutet darauf, dass derjenige, von dem der Allah, der die Bekämpfung, yani derjenige, der bekämpft Allah und seinen Gesandten oder die Religion bekämpft, derjenige, der das macht von den Muslimen, oder besser gesagt, jemand, der seine Waffe erhebt, jemand, der seine Waffe erhebt als Raub oder als übertreten und so weiter, dann hat der Imam, yani der Khalifa, der Herrscher der Muslime, die Wahl über ihm. Ja? Wie die Ulama von Ahl al-Madina, Malik und andere sagen. Ja, entweder er tötet ihn, oder er kreuzigt ihn, oder er sperrt ihn ein. Und die erste Überlieferung kann man verstehen, dass das, was gemeint ist mit seinem Austreten von Islam, dass er von den Urteilen des Islams ausgetreten ist. Oder man kann es so verstehen, wie es offensichtlich ist. Und damit argumentieren die Leute, welche sagen, dass der Vers der Muharaba für die Murtaddin ist. Der Vers der Muharaba ist إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. Der Vers sagt, die Strafe für diejenigen, welche Allah und seinen Gesandten bekämpfen und Unheil in der Erde stiften, ist, dass sie getötet werden oder gekreuzigt werden oder ihre Füße und Hände abgetrennt werden oder dass sie eingesperrt werden. So sagen manche Gelehrten, dass dieser Vers speziell für die Murtadin ist. So wer abtrünnig wird und bekämpft, so ist über ihm als Strafe das, was in diesem Vers ist. Und wer kämpft ohne Abtrünnigkeit, dann werden die Urteile der Muslime über ihm umgesetzt von der Vergeltung oder Abhacken an der Hand und so weiter bei Diebstahl und Raub. Und dies ist eine Überlieferung von Ahmad. Jedoch ist sie nicht bekannt von ihm. Und genauso sagte eine Gruppe von den Salaf, dass dieser Vers speziell von dem Murtaddin ist. Davon ist Abu Qalaba und andere. Oder Abu Qalaba und andere. Auf jeden Fall sind die Wortlaute des Hadithes von Aisha unterschiedlich. Und es wurde von ihr Marfu' und Mawquf überliefert. Und der Hadith von Ibn Mas'ud, sein Wortlaut, darüber gibt es keine Uneinigkeit. Und es ist bestätigt, und dass er authentisch ist, herrscht Einigkeit. Und deswegen, aber man sagt darüber, es ist gekommen, yani in den Überlieferungen, dass der Muslim ohne in anderen Sachen außer diese drei getötet wird. Ja, es sind nicht nur diese drei, sondern es gibt auch andere Überlieferungen, die den Muslim das Blut des Muslims erlauben, auch wenn er nicht eine Eigenschaft von diesen drei Eigenschaften hat. Davon ist Al-Liwat. Al-Liwat ist Homosexualität. Okay? Und es kam von dem Hadith von Ibn Abbas, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, اقتلوا الفاعل والمفعول به. Das heißt, tötet derjenige, der das tut, und derjenige, mit dem das gemacht wird. Und da, diesen Hadith nahmen viele der Gelehrten, wie Malik und Ahmad, und sagten, es verpflichtet die Tötung auf jeden Fall, egal ob er geschützt ist oder nicht geschützt. Ja? Egal ob er verheiratet ist oder nicht. Und es wurde überliefert von Uthman, dass er sagte, das Blut eines Muslims wird nicht erlaubt, außer durch vier. So nannte er die drei bereits erwähnten, und er fügte dann dazu, und ein Mann, der das tut, was Qaum Lut gemacht haben, oder die Tat von Qaum Lut begeht, yani Homosexualität. Und davon, yani von den Sachen, die yani, auch den Tod verpflichten, außer diese drei oder vier, ist auch man ata dhata mahram, yani jemand, der eine Frau Sinne mit einer Frau macht, die verwandt von ihm ist oder ein Mahram von ihm ist, yani wie seine Schwester, wie seine Mutter und so weiter und so fort, die Frauen, die er nicht heiraten darf. Okay? Und es wurde der Befehl, ihn zu töten, wurde überliefert, und es wurde überliefert, dass der Nabi sallallahu alaihi wasallam denjenigen getötet hat, der die Frau seines Vaters geheiratet hat. Okay? Und dies nahm eine Gruppe von den Gelehrten und verpflichteten, ihn zu töten, egal ob er geschützt ist oder nicht. Yani, egal ob er verheiratet ist oder nicht. Davon ist auch der Zauberer. Yani, auch der Zauberer von den Leuten, die getötet werden, ist auch der Zauberer. Und in dem Tirmidhi von Hadith, im Hadith von Jundub, Marfu', dass er gesagt hat, Haddus Sahir Darbatun bis Saif. Die Strafe für den Zauberer ist ein Schlag mit dem Schwert. Das ist ein Hadith vom Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay? Und er erwähnte, dass das Richtige ist, dass es ein Hadith Mawquf ist, yani von einer Aussage von den Gefährten. Und das ist der Madhab von einer Gruppe von den Gelehrten. Von ihnen ist Umar ibn Abdul Aziz, Malik und Ahmad und Ishaq. Jedoch, diese sagen, yani diejenigen sagen, auch wenn dieser Hadith Mawquf ist, ja, so ist, so wird dieser Zauberer durch seine Zauberei, so wird er zu Kafir, so wird sein Urteil wie der Urteil der Murtadin, der Abtrünnigen. Okay? Davon ist auch die Tötung von dem, der yani auf einen Vieh, es, yani, wer yani Beischlaf tut oder yani, Sexualität hat mit einem Vieh, mit einem Tier. Okay? Und darüber kam oder wurde ein Hadith Marfu' überliefert, und es ist der Madhab von einer Gruppe von den Gelehrten. Davon ist auch das Unterlassen des Gebets. So wird er getötet bei vielen der Gelehrten, neben ihrer Aussage, obwohl sie sagen, dass er nicht Kafir wird. Yani, es gibt, wir wissen ja, es gibt ja darüber Meinungsverschiedenheit, und viele der Gelehrten, die sagen, dass er nicht Kafir wird, sagen trotzdem, dass er getötet wird. Okay, und wir haben darüber bereits ausführlich gesprochen. Davon ist auch die Tötung von denjenigen, der Alkohol trinkt, beim vierten Mal, yani beim vierten Mal, wo er erwischt wird, wird er getötet. Und der Befehl damit kam von Nabi sallallahu alaihi wasallam von verschiedenen Überlieferungen. Und dies nahm auch Das ist auch der Madhab von Amr, Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhuma und andere. Und die meisten, jedoch sind die meisten Gelehrten darauf, dass diese Strafe aufgehoben wurde. Okay? Und es wurde von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert, dass ihm der Trinker beim vierten Mal gebracht wurde und er hat ihn nicht getötet. Und in Sahih al-Bukhari ist, dass ein Mann, dass es einen Mann gab, der immer zum Propheten sallallahu alaihi wasallam wegen Alkohol gebracht wurde. Okay, und er hat über ihn die Strafe immer wieder durchgeführt. So hat ihm bei einem Mal hat ihm dann ein Mann verflucht und sagte, wie oft wird er denn gebracht? Yani, er hat ihn verflucht, er hat gesagt, möge Allah ihn verfluchen, wie oft wird er denn gebracht? So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, verfluche ihn nicht, denn er liebt Allah und seinen Gesandten und er tötete ihn nicht deswegen. Yani, er tötete ihn nicht wegen dem Alkohol. Okay? Es wurde auch überliefert, dass der Dieb beim fünften Mal getötet wird. Und es wurde auch gesagt, dass einige Fuqaha diese Meinung haben. Davon ist auch, was von ihm, sallallahu alaihi wasallam, überliefert wurde, dass er sagte, إِذَا بُوِيَ عَلِي خَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخِرَ مِنْهُمَا. Denn zwei Kalifen, die Bay'a gegeben wird, dann tötet den letzten von ihnen beiden. Überliefert vom Muslim von Hadith von Abu Sa'id. Okay? Jedoch, davon ist auch seine Aussage, sallallahu alaihi wasallam, man atakum wa amrukum jami'a ala rajulin wahid. فأراد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. Das heißt, wer zu euch kommt, während ihr unter einem Mann vereint seid und er wollte euch trennen, yani er wollte Unheil unter euch stiften, ja, oder eure Gemeinschaft auseinanderbringen, dann tötet ihn. Und in einer anderen Überlieferung ist, dann schlagt seinen Kopf mit dem Schwert ab, egal wer das ist. Okay? Und dies überlieferte auch Muslim. Davon ist auch, wer seine Waffe zieht. So überlieferte, natürlich gegenüber den Muslimen, so überlieferte Al-Nasa'i von Hadith von Ibn Zubayr, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, Man shahara as-silaha thumma wada'ahu fadamuhu hadar. Das heißt, wer die Waffe zieht und dann sie wieder zurücksteckt, so ist sein Blut erlaubt. Ja? Und dies wurde von Ibn Zubayr, marfu' und mawquf überliefert. Und al-Bukhari sagte, es ist mawquf, yani es ist die Aussage von Ibn Zubayr. Und Imam Ahmad wurde über die Bedeutung dieses Hadithes gefragt, so sagt er, ich weiß nicht, was das ist. Und Ishaq ibn Rahawiyah sagte, damit ist eher gemeint, dass wer seine Waffe zieht und sie in den Menschen steckt, yani nicht zurücksteckt, sondern in den Menschen steckt. Okay? So ist seine Tötung, yani dass er damit die Menschen tötet, so ist seine Tötung erlaubt. Okay? Jedoch wurde von Aisha überliefert, was den Tafsir, okay, von Ishaq widerspricht. So überlieferte Al-Hakim von der Überlieferung von Alqama ibn Abi Alqama von seiner Mutter, dass ein Junge den Schwert gegenüber seinem Herrn unter der Führung von Sa'id ibn al-As seinen Schwert gezogen hat. Und er ist über ihm dann hergefallen. So haben ihm die Menschen von ihm weggebracht. So ging der sein Herr zu Aisha, so sagte sie, ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen, man ashara bi hadidatin ila ahadin minal muslimina yuridu qatlahu faqad wajaba damu. Okay, das heißt, sie sagt, ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen, wer mit einem Eisen zu einem der Muslime, auf einen der Muslime zeigt und er will ihn töten, dann ist sein Blut verpflichtet, yani ist seine Tötung verpflichtet. So nahm ihm sein Herr und tötete ihn. Und dies ist, Al-Hakim sagte, dies ist ein authentischer Hadith nach den Regeln von Al-Bukhari und Muslim. Und es wurde auch authentisch überliefert von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, man qutila duna malihi fa huwa shahid. Okay, und in einer anderen Überlieferung, وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. Wer im Verteidigen seines Besitzes getötet wird, ist ein Shahid. Das ist eine Überlieferung, eine authentische Überlieferung vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und in einer anderen Überlieferung, und wer im Verteidigen seines Blutes, ja nimmt sich selber zu verteidigen, getötet wird, so ist er ein Shahid. So, wenn jemand den Besitz oder das Geld eines Menschen oder sein Blut will, yani er beabsichtigt, das ihm wegzunehmen oder sein Blut zu vergießen, dann ist ihm erlaubt, ihn zu töten. Okay? Und so Ibn Umar kam ein Dieb rein, so stand Ibn Umar zu ihm mit dem Schwert auf. Okay? Und hätten sie ihn nicht von ihm weggebracht, yani, oder zwischen ihm und ihm gestellt, sich zwischen die beiden gestellt, dann hätte er ihn getötet. Okay, und Al-Hassan wurde gefragt über den Dieb, der in das Haus eines Mannes eingeht und mit ihm ist ein Eisenstück. Er sagte, töte ihn, egal wie du ihn töten kannst. Okay, und diese erlaubten, diese Gefährten oder diese Salaf erlaubten, ihn zu töten, selbst wenn er flüchtet, ohne etwas mit sich zu haben. Davon ist auch Ayyub al-Sakhtiani rahimahullah. Ayyub al-Sakhtiani rahimahullah. Und Imam Ahmad überlieferte von Hadith von Ubad ibn Samit von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, Ad-daru haramuk au haramak, فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْكَ حَرَمَكْ فَقْتُلُهُ. Das heißt, das Haus ist dein Schutzgebiet. So wer bei dir eindringt in dein Schutzgebiet, so töte ihn. Jedoch ist in der Überlieferungskette dieses Hadithes Schwäche. Okay? Davon ist auch die Tötung des Spions, der Muslim, wenn er für die Kuffar gegen die Muslime spioniert. Und da ist Ahmad stehen geblieben. Er hat kein Urteil darüber gegeben. Okay, und seine Tötung erlaubte eine Gruppe von den Gefährten von Malik ibn Uqayl, von unseren Gefährten, yani von den Hanabila. Und von den Malik hier gibt es welche, die sagen, wenn er das immer wieder, wenn das wiederholt von ihm wird, dann ist seine Tötung erlaubt. Und diejenigen, die seine Tötung erlaubt haben, argumentierten mit der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam über Hatib ibn Abi Balta'a, als er diese Nachricht an die Leute von Ahle Mekka geschrieben hat, wo er ihnen erzählt und verkündet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihnen ausgerückt ist und dass er fordert sie auf, dass sie vorsichtig sein sollen. So, als Hatib das machte und die Schrift abgefangen wurde und Hatib zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen ist oder gebracht wurde, hat Umar um Erlaubnis gefragt, ihn zu töten. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er war bei der Schlacht von Badr anwesend. Und er sagte nicht, er hat nicht das begangen, was sein Blut erlaubt. Ja? Er hat nicht seine Tötung nicht verboten, weil seine Tötung verboten war, sondern weil er von den Leuten von Badr warnt. Okay? Er argumentierte, dass ein Hinderungsgrund von seiner Tötung gibt, für seine Tötung gibt. Nämlich, dass er in Badr anwesend war und dass Allah Azza wa Jal für die Leute von Ahlu Badr vergeben hat. In den Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, in Allah tala ala ahli badrin, faqala amalu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Das heißt, dass Allah zu den Leuten von Badr, von der Schlacht von Badr geschaut hat und sagte, macht was ihr wollt, denn ich habe euch vergeben. Und dieser Hinderungsgrund ist verneint bei denjenigen, die nach ihm kommen. Yani nicht die anderen. Jetzt, wenn heute ein Spion gefangen genommen wird, ist er nicht von den Leuten von Badr. Davon ist auch, was Abu Dawud überliefert hat in Marasil, von der Überlieferung von Ibn Musayyib, dass der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, man daraba abahu faqtuluh. Okay? Das heißt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wer seinen Vater schlägt, den tötet. Okay? Und er wurde auch überliefert, das ist ein Mursal, ein Hadith Mursal. Ja? Er wurde aber als Musnad überliefert, aber das schwach ist. Dann sagt Ibn Rajab rahimahullah, und wisse, dass von diesen genannten Hadith, von denen gibt es welche, die authentisch sind, ja, und andere nicht. Okay, wie der Hadith zum Beispiel, wer seinen Vater schlägt, den tötet. Und der Hadith die Tötung des Diebes beim fünften Mal. Okay? Und die restlichen Wortlaute kann man zurückführen zu dem Hadith von Ibn Mas'ud radiallahu anhu. Dies, weil der Hadith von Ibn Mas'ud beinhaltet, dass das Blut von den Muslims nicht erlaubt wird. Der Hadith von Ibn Mas'ud ist der Hadith, den wir gerade behandeln. Nicht erlaubt wird, außer durch drei Eigenschaften. Entweder er verlässt seine Religion und trennt sich von der Gemeinschaft der Muslime, oder er begeht Zina, nachdem er geschützt wurde, oder er tötet eine Seele ohne Recht. So nimmt man von diesem Hadith, dass die Tötung des Muslims nicht erlaubt wird, außer mit einem von drei Arten. Entweder das Verlassen der Religion, das Vergießen des verbotenen Blutes oder das Missbrauchen des Scham, Janizina, das Verbot oder Beischlaf, das verboten ist. Diese drei Arten sind diejenigen, die das Blut des Muslims erlauben, sonst nichts. Okay? Was aber den Sinne betrifft, so erwähnte er in dem Hadith, dass der Sinne, dass er getötet wird, wenn er geschützt wird. Und dies, wallahu a'lam, als Beispiel. Denn der Geschützte, der ist geschützt durch die Heirat. Durch die Heirat einer Frau. Wenn er aber sie, yani mit dieser Frau schläft, auf eine Art und Weise, yani verboten ist, ja, nämlich anal, dann wird sein Blut erlaubt. Okay? Und die Bedingung des Schutzes kann auch verneint werden. So wird es ersetzt mit einer anderen Bedingung. Wie? Nämlich, dass er diese Art von Beischlaf überhaupt nicht erlaubt wird, entweder allgemein wie Homosexualität oder dass er mit einer Frau, die ihm verwandt ist, Beischlaf hat und so weiter und so fort. Okay? So, diese Beschreibungen und diese andere Arten können die Bedingung des Schutzes, dass er geschützt ist, dass er verheiratet ist, ersetzen. Okay? Ob das ist oder nicht, das ist eine, ob diese Beschreibungen, die Bedingung des Schutzes, verheiratet zu sein, ersetzen, darüber gibt es einen Streit zwischen die Ulama. Okay? Eine Meinungsverschiedenheit unter die Ulama, und die Ahadith deuten darauf, dass es diese anderen Sachen auch ersetzen dürfen und können und genügen, um dem Blut zu erlauben. Was aber das Vergießen von dem verbotenen Blut betrifft, so kann Unheil stiften, welche zu Vergießen des Blutes führen, können sie das ersetzen, wie zum Beispiel die Gemeinschaft der Muslime auseinanderzubringen und nicht mehr den Khalifen zu gehorchen und gegen ihn zu rebellieren, oder einen anderen Kalifen die Bay'ah zu geben, oder die Kuffar auf die Schwächen der Muslime hinzuweisen und so weiter. Darüber gibt es auch, ob das ersetzen darf, darüber gibt es auch eine Meinungsverschiedenheit, und es wurde von Omar überliefert, was darauf deutet, dass es erlaubt wird, dass es erlaubt ist, zu töten wegen solcher Sachen. Ebenso das Ziehen der Waffe, um zu töten. Okay? Ersetzt das die Tötung? Ja, ist das so, als hätte er getötet, um dem Blut zu erlauben? Ja oder nein? Ibn Zubair und Aisha sagen ja, das ist wie die wirkliche Tötung. Und ja, eine Straßenraub, ob das die Tötung erlaubt oder nicht? Okay, weil es ist ja der Verdacht, hier ist der Verdacht und die Annahme überwiegt, das ist eine Annahme für das Blutvergießen, verbotenen Blut. Ja? Und Allah Azza wa Jal sagt, man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'a. Wer eine Seele ohne Seele tötet oder Unheil in der Erde stiftet, so ist es so, als hätte er die Menschen allesamt getötet. Ja, dieser Vers deutet darauf, dass es erlaubt ist, die Seele zu töten oder den Menschen zu töten durch zwei Sachen. Erstens, wenn er tötet, wenn er eine Seele, eine verbotene Seele oder einen verbotenen Menschen tötet, dessen Blut verboten ist, tötet. Zweitens, durch das Unheilstiften in der Erde. Und unter den Unheilstiften in der Erde kommt oder fällt auch die Bekämpfung oder und die Abtrünnigkeit und Unzucht. Denn all dies ist Unheilstiften, Unheil auf der Erde. Ebenso das Wiederholen des Trinkens des Alkohols, welche verpflichtet, dass man 80 Mal gepatscht wird. Okay? Das Wiederholen des Trinkens des Alkohols und das Beharren darauf. Okay, ist auch eine Annahme für das Vergießen des verbotenen Blutes. Weil wenn er betrunken ist, immer wieder, könnte er das machen. Ja? Und die Sahaba einigten sich in der Zeit der Khilafa von Umar, dass wenn jemand das macht, dass er 80 Mal gepatscht wird. Okay? Und sie machten in Betrunkenheit zu der Annahme der Lüge und Bezichtigung der Menschen mit Sachen, mit Unzucht und so weiter, dass man sagt, Sachen sagt, die man nicht weiß, was die 80 Mal Batschen verpflichtet. Und als die Leute von Abdul Qais gekommen sind, zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, die Delegation von Abdul Qais, und er verbot ihnen zu trinken, sagte er, der einer von euch steht zu seinem Cousin auf, wenn er getrunken hat, und schlägt ihm mit dem Schwert. Wenn er getrunken hat, könnte er das machen. Und unter ihnen war ein Mann, der verletzt worden war durch etwas von dem, ja, durch das, ja. Und er hatte seine Verletzung versteckt aus Scham vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. So all dies lässt zurückführen zu das Erlauben des Blutes durch das Töten. Ja? Das heißt, dass wenn die Annahme des Tötens vorhanden ist, dass das gleich ist wie das wirkliche Töten. Jedoch, ob das aufgehoben wurde oder ob das Urteil weiterhin bleibt, das ist, worüber es Meinungsverschiedenheit gibt. Wir bleiben inshallah hier stehen und machen inshallah das nächste Mal weiter. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.